Thank you. Ha ha ha! 20 minutes intermission. シラズです。今ね、ちょっと休み。Kurze Pause und nachher geht's dann mehr. Und komm heute morgen ins Dynamo. Wird's noch größer und besser und mehr. Und ja, komm mit einfach. Was? Was vergessen? Go Go Girls und Buchtänzer und Buttertänzer und Drache und einfach Wahnsinn.